Okay, das waren dann die Typen. Das nächste Stück heißt Der letzte Tanz. Ich hoffe, dass noch nicht der letzte ist.